1 Live. Mit Annika Wiesbeck. Sektor, es gibt ja viele Möglichkeiten, nebenbei etwas Kohle zu machen. Dabei ist mir heute wieder was aufgefallen. Die Jungs haben uns Mädels da was voraus. Ich habe nämlich eine Werbeanzeige gesehen, so online, ploppen ja manchmal auf, ne? Für Samenspende kann ich nicht machen. Statistisch gesehen sind das übrigens zu einem Drittel Studenten. Klar, die brauchen ja auch Kohle, mehr als andere noch manchmal. Und es hat sich jetzt aber auch rausgestellt, das bitte beachten, wenn Prüfungszeit ist, nicht spenden, da schwimmen die Kleinen nämlich viel langsamer. Zaun da drüben auf dem Platz. Vor Aldi haben sie unser Abbild in Stein gehauen. Komm auf die Straße, komm her zu mir, überall Blumen und Girlanden halb zerknüllt. Sieht so aus, als hätten die unser Denkmal heute Nacht schon. Live. Das hier ist uns damals ja fast schon zu den Ohren rausgequollen. Alors on danse. Alors on danse. Aber es war halt auch so eine Art Dance-Hymne. Platz 1 der deutschen Singlecharts. Alors on danse von Stromae. Das ist jetzt 5 Jahre her. Und ich glaube, auch Stromae hat irgendwie danach mal so eine kleine Pause gebraucht. Ein bisschen zu Unrecht hat man ja bei seinem Namen nur an diesen Song gedacht. Dabei muss man sagen, das ganze Album hat sich eigentlich gelohnt. Cheese heißt das. Kann man auch ruhig nochmal reinhören. Andererseits gibt es jetzt was Neues von Stromae. Babaoudé. Klingt exotisch, der Song auch. Eigentlich ist das nur so ein bisschen vernuschelt. Also sowas wie Flattermann jibbet nicht mehr oder so. Babaoudé ist nämlich so ein französisch-afrikanischer Dialekt. Heißt eigentlich Papa, wo bist du, wenn man das wirklich richtig französisch aussprechen würde. Und die Frage ist in dem Song auch ziemlich ernst gemeint, also durchaus auch ein ernstes Thema, aber der Song kommt trotzdem ziemlich flockig daher. Stromae jetzt in 1 Live. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? We'll be right back.

the sun goes, that's the sound. Sunshine, Michael Franti, 1 Live. 1 Live. Vereinsmeisterschaft. Fussi, es geht wieder los. Am Freitag startet endlich die neue Saison. Und wir starten auch was hier bei 1 Live, nämlich die Vereinsmeisterschaft. Da könnt ihr zusammen mit euren Jungs und Mädels die Bundesliga-Ergebnisse tippen. Läuft dann so, die Vereinsmannschaft, die am Ende der Saison die höchste Punktzahl hat, gewinnt den Ball des Sports. Und dann tauchen Comedian Matze Knob mit Homies bei euch auf. Mit dabei auch Markus Krebs. Der war heute Nachmittag schon bei Freddy und im Sassenroth im Studio. Und als Fußball-Junkie freut sich Markus Krebs natürlich jetzt schon auf den Ball des Sports. Und, hat er auch gesagt, er wird dem Gewinner höchsten Respekt zollen. Erstmal freue ich mich natürlich für den Gewinner. Denn er muss ja Sportwissen haben scheinbar. Sonst würden wir das nicht gewinnen. Und dann geben wir natürlich Vollgas. Ich glaube, alle vier werden da alles geben. Und wir werden einen richtig, richtig lustigen Abend haben. Und ich tippe mal, wenn ein Verein ist, werden sie auch genug Bier da haben, dass wir länger bleiben. Ja, mit genug Bier gibt es dann auch ein bisschen Fußballgestänkere. Als Duisburger darf man aber alles, sagt Markus Krebs, auch auf Schalke draufhauen. Ich bin ja mehrmals in Gelsenkirchen aufgetreten. Die warten, glaube ich, auch ein bisschen mit da drauf. Weil ich bin eben Duisburger, wir tun ja keinem weh. Ja. Ja, wir haben sehr viele Probleme und so weiter. Wenn ich jetzt als Dortmund-Fan da auftreten würde, wäre, glaube ich, etwas anders. Als Duisburg, lass es mal, der darf das ruhig. Ne? Und wenn ich dann eben sage, ich habe ein Buch geschrieben, Gelsenkirchen sehen und reicht, dann lachen die da sogar drüber. Also das passt schon alles ganz gut zusammen. Ja. Also Stimmung wird schon mal gut, das ist gebongt. Für alle, die jetzt mitmachen wollen bei der 1 Live Vereinsmeisterschaft und auch für alle Einzeltipper, das kann man nämlich auch machen, gibt es noch einen Profitipp von Markus Krebs. Man muss manchmal von dem Normalen weggehen. Ja, man denkt immer, oh, die müssten ja gegen die gewinnen und so weiter. Man sollte sich tatsächlich durch irgendwelche Gazetten oder durch das Internet vorher mal ein bisschen informieren, wer verletzt ist oder wer nicht ganz so gut drauf ist und so weiter. Oder wenn eine Mannschaft noch nicht eingespielt ist, wie zum Beispiel die Bayern. Wenn man gegen die Bayern tippen will, sollte man das in den ersten 3-4 Spielen machen. Also Mut beim Tippen fordert Markus Krebs. Anmelden für die 1 Live Vereinsmeisterschaft könnt ihr euch wie immer, klar, auf 1live.de. Vereinsmeisterschaft. Nur im 1 Live. Real over there, more vivid than he ever feels. Um 6:30, Autobahn 2, Hannover Richtung Dortmund, zwischen Herford, Bad Salzuflen und Ostwestfalen-Lippe, Baustelle, 1 Kilometer Stau. A3, Köln Richtung Oberhausen, zwischen Köln-Delbrück und Leverkusen-Zentrum, 2 Kilometer stockend. A40, Duisburg Richtung Essen, zwischen Mülheim-Heißen und Mülheim-Heimaterde, 1 Kilometer Stau. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal zwischen Bochum-Leer und Wittenhäfen 2 Kilometer Stau. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Hahn-West und Wuppertal-Kronenberg 2 Kilometer stockend. A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Tiefenbruch und Kreuz Breitscheid wegen der Sperrung ab Breitscheid 1 Kilometer stockend da. Und A565 Bonn Richtung Meckenheim zwischen Bonn-Beul und Bonn-Endenich 1 Kilometer stockend, da wird gebaut. 1 live. Mit Annika Wiesbeck. Obama hat keinen Bock mehr. Er wollte sich eigentlich mit Putin treffen, so mal quatschen, von Chefsessel zu Chefsessel, aber jetzt doch nicht, wegen Snowden, dem Whistleblower. Obama findet es einfach doof, dass Russland ihm Asyl gewährt. Und das hat er abgesagt. Da dachte ich mir, das muss doch jetzt Lady Gaga freuen, ne? So als Obama-Fan und sie hat ja auch gerade einen mega Hass auf die Russen wegen dem Anti-Homo-Gesetz in Russland. Da dachte ich, da kommt jetzt bei Twitter bestimmt sowas wie In your face, Putin oder so. Ist ja nix. Naja, zieht sich wahrscheinlich gerade um. Ich hab da gerade so ein Projekt, super. Noch nichts Konkretes, aber sehr geil. Businessmäßig hab ich mich da noch nicht festgelegt. Irgendwas im Creative-Bereich. Auf jeden Fall. Bloß kein 9-to-5-Job, ne? Find ich ja mega ätzend. Genau, ich mach einfach einen Fashion-Blog. Und laufe dann mit meiner Spiegelreflex durch Friedrichshain und mache Fotos von Streetart und interessanten Leuten. Hauptsache hier in Berlin. Den Sektor. Ellie Goulding. 1 live. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the light strike the marsh, play it loud, giving love to the Put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can't put it out. We gonna let it burn. Golding mit Burn. Schubert hat gerade getwittert, na, da spielt eins live auch mal wieder den Ohrwurm. Machen wir gerne. Jetzt aber mal zu einem ernsten Thema. Wetter nämlich. Als ich heute Morgen aus dem Haus bin, dachte ich, oh ja, die Welt geht unter. Es ist so dunkel wie heute Nacht noch. Das gibt heute bestimmt so richtiges Unwetter. So schlimm wird es aber nicht. Es ist ja noch einigermaßen gemütlich warm. Es regnet heute eben immer nur mal wieder. Und das macht es heute Nacht auch. Ich muss euch das auch nochmal sagen, also wir gucken natürlich auch mal, wie wird es denn so? Und der Deutsche Wetterdienst teilt das ja dann verbindlich mit. Das ist immer ganz schön. Ich kann euch jetzt sagen, so in Münster und in Winterberg und eigentlich auch in der Region so komplett dazwischen, da gibt es heute, Achtung, laut Deutschem Wetterdienst, markantes Wetter. Das deute ich jetzt mal ein bisschen ungemütlich, wird's, ne? Da kann schon mal eher so ein Gewitter losbrechen. Ansonsten ist vor allem eins festzustellen, merkt ihr was? Ist gar nicht mehr so heiß, ne? Es wird die nächsten Tage schon auch mal wieder ein bisschen wärmer, aber die große Hitze, die ist weg. Die ist nämlich Richtung Balkan gezogen. Und von da haben wir da direkt nochmal Dankesgrüße bekommen. Hier ist Slobodan. Wir haben schönere Frauen, bessere Wodka und jetzt noch eure Wetter. Kaufe ich noch eure Klimaanlage, wenn ihr mir macht, guter Preis. Der Lutscher. Eins live, eins live. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't. naked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. Her body dropped, I'm dressing her. So, another girl. back into the light. Pick up my pen and start to write. I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear. Insomnia. I can't get no sleep. Darkness, no electricity. Something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pecked deeper still. The night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. Das klingt jetzt ein bisschen schnulzig, aber ich muss das sagen. Das ist ein Titel für die Ewigkeit. Faithless. Insomnia. Eins live. Mein Tag. Als Kind hat man gesagt, noch einmal schlafen, dann geht's los. Anders ausgedrückt, in etwas weniger als 24 Stunden geht zum 30. Mal Happy Birthday. Das Haldern. Pop-Festival los und dann ist wieder ein Wochenende hier. Musik übernimmt komplett hier die Herrschaft am Niederrhein. Und dort auf der Bühne stehen ja so Künstler wie Tom O'Dell oder Ketka. Also es wird sehr, sehr schön. Da freut sich die Hanna auch schon drauf. Die Hanna ist aber nicht einfach Festivalbesucher. Wir begleiten sie diese Woche, denn Hanna arbeitet im Hintergrund mit. Sie macht nämlich ein Praktikum und muss eben hinter der Bühne sorgen, dass auf der Bühne irgendwie alles läuft. Es fängt schon morgens an, Stress gerade, weil alle gerade umziehen. Wir müssen den ganzen Kram mitnehmen, die ganzen Bänder, die ganzen Pässe, alles muss rüber. Und vor allem müssen wir jetzt gleich dringend zum Festivalgelände, weil die Autos da umgewiesen werden müssen oder so. Ja, also wir müssen jetzt gleich den Autos überall, also die Nummern von denen kriegen. Das heißt, wenn wir nämlich jetzt gleich den Backstage-Bereich umbauen, dass die da nicht alle im Weg stehen, dann werden wahrscheinlich auch die Durchfahrtscheine noch verteilt und das Produktionsbüro wird zu Ende eingerichtet. Also mit Kopierer, Drucker und den ganzen Pässen und so weiter. Die ganze Endorganisation wird heute gemacht. Stopp. Moment. Eine Sekunde. Kannst du mir deine Handynummer aufschreiben? Weil wir müssen gleich einen Backstage hier einrichten. Ein Stück habe ich selber. Muss man das nur hier sagen. Okay, gut, weil dann können wir das hier oben in ein Auto legen. So. Perfekt, danke. Mal gucken, was heute noch kommt, weil kommt immer spontan. Kann sein, dass jetzt gleich noch was reinkommt vom Produktionsbüro, was wir noch machen müssen. Und halt noch ein bisschen um den Shuttle-Kram müssen wir uns noch kümmern. Und ansonsten lassen wir uns einfach mal auf uns zukommen, ein bisschen Telefon beantworten und den ganzen Tag wahrscheinlich Leute anrufen und irgendwas wissen möchten. Hanna, halt am Pop. Hallo. Wer? Nee, der ist nicht da. Okay, super. Ciao. Ja, ich bin jetzt noch was im Büro gefahren, die letzten Sachen holen und dann bringe ich das alles im Produktionsbüro und morgen geht es dann richtig los. Wir haben heute Abend nochmal ein Meeting. Da wird dann besprochen, wer wann die Schicht hat im Produktionsbüro. Und dann kann es losgehen morgen. Mein Tag in 1 Live. Darling, you're with me, always around me. Only love, only love. Darling, I feel you under my body. Only love, only love. Give me shelter, or show me heart. Come on, love, come on, love. Watch me fall apart, watch me fall apart. Shadow well sung in the deep. Wind in the shadow well sung in the deep. Darling, you with me, always around me. Only love, only love. Darling, I feel you under my body. Only love, only love. Give me shelter, or show me heart. Come on, love. Come on, love, watch me fall apart, watch me fall apart. And I'll be yours to keep. When in the shadows will song in the deep. When in the shadows. Break a bones, we're in the car. On how Live Infos mit Anna Driftmeier und Markus Epping um 19 Uhr. Atomruine in Fukushima sorgt weiter für Probleme. Obama und Putin streiten über Snowden-Affäre. Und das Wetter wird morgen meistens ungemütlich. Fukushima-Reaktor. In Japan hat die Regierung bestätigt, dass der Unglücksreaktor nach wie vor große Umweltschäden anrichtet. Jeden Tag fließen etwa 300.000 Liter radioaktiv belastetes Wasser ins Meer. Die Regierung will Geld geben, um das Problem abzumildern. Die Einzelheiten. Unter den Unglücksreaktoren in Fukushima soll der Boden vereist werden. Ein Mammutprojekt, damit das belastete Wasser nicht länger ins Meer sickert. Es werden Kühlsysteme ins Erdreich eingelassen, die den Boden dauerhaft gefrieren und hart machen, sodass kein Wasser mehr durchkommt. Geschätzte Kosten für den Schutzwall unter den Fukushima-Reaktoren umgerechnet 8 Milliarden Euro. Aber selbst wenn das Projekt gelingt, ist unklar, ob es dauerhaft hilft. Denn das Grundproblem bleibt bestehen. In den Reaktoren in Fukushima laufen immer noch atomare Kettenreaktionen. Trotz aller Probleme, Japan hat beschlossen, auch in Zukunft Atomreaktoren zu betreiben. Snowden-Affäre. Die russische Regierung hat sich enttäuscht über eine Absage von US-Präsident Obama geäußert. Ein Sprecher sagte, die USA würden Russland nicht als gleichberechtigten Partner ansehen. Obama hatte ein geplantes Vier-Augen-Gespräch mit Russlands Präsident Putin abgesagt wegen der Snowden-Affäre. Der Informant hat seit letzter Woche Asyl in Russland. Die USA hatten gehofft, dass Russland Snowden ausliefert. Roma-Siedlung. Im Norden Ungarns soll ein Stadtviertel heute Abend wieder Wasser bekommen. In dem Stadtteil leben Angehörige der Roma-Minderheit. Die Behörden hatten sie Anfang der Woche von der Wasserversorgung abgeschnitten. Trotz Temperaturen über 30 Grad. Begründung, sie würden Wasser verschwenden. Jetzt hat sich das ungarische Innenministerium eingeschaltet und die Stadt aufgefordert, die Hydranten wegen der Hitze wieder zu öffnen. Fußball-Bundesliga. Fußballfunktionär Reinhard Rauball bleibt Präsident des Ligaverbandes. Die Profiklubs haben den 66-Jährigen für weitere 3 Jahre wiedergewählt. Rauball ist auch Präsident von Borussia Dortmund und führt die Liga seit 2007 an. In den nächsten Jahren will er unter anderem dafür sorgen, dass deutsche Vereine auch in Zukunft nicht von superreichen Einzelpersonen übernommen werden. 1 Live. Sektorwetter. Im Laufe des Abends ziehen dichtere Wolken auf. Teilweise gibt es auch Schauer und Gewitter. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf 16 bis 12 Grad. Morgen wird es fast überall ungemütlich mit vielen Wolken und Regenschauern. Am Nachmittag lässt sich selten auch die Sonne sehen. Dazu nur noch maximal 19 Grad in Bochum, Lippstadt und Bielefeld. Hürth und Karst kommen auf 21 Grad. Zum Wochenende wird es dann wieder freundlicher. Stauschau. Mit einer Meldung, Autobahn 44, Kassel Richtung Dortmund, zwischen Geseke und Erwitter Anrüchte. Ein Unfall, 4 Kilometer Stau. 1 Live. Mit Annika Wiesbeck. Doping, ach Doping, hört mir doch auf mit diesem Doping. Jetzt nun endlich hat sich auch der Kaiser gemeldet zur Studie über Doping in der früheren Bundesrepublik. Franz Beckenbauer sagt, also die Spieler der deutschen WM-Mannschaft haben 1966 doch von Doping nichts gewusst. Oder so ähnlich. Ich war dabei. Also ich habe weder irgendwas, Doping wusste man gar nicht, was ist das damals. Man kannte das Wort auch gar nicht. Also ich wüsste auch nicht, wer uns da was in Form von was, wie verabreicht man Ephedrin oder was ist das? 1 Live. 1 Live. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Whistle, baby. Whistle, baby. Whistle, baby. Charlotte don't even know she can get in it by the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, we start something, you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no bitch, you never lose it. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Stop it, cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle blow, oh, oh, oh. Yeah, baby, let that whistle blow, oh, oh. Can you blow my whistle? Für den Sektor Capital Cities. Capital Cities 1 Live. There's a dark part of town where the girls get down and I cannot wait for a chance to go. Wait for a chance to go. I got my bad luck shoes and every excuse to dance these blues away. Ain't coming home. mir die Bilder von Anna mal so angucke, dann ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt dunkelblond ist oder hellbraun. Aber Anna hat eine sehr schöne Haarfarbe und will ich das mal so sagen, ne? Sieht auch sonst ziemlich scharf aus. Anna ist aus dem Sektor und weil Anna schon öfter den Fall hatte, dass sie nach einem Date, also dass sich der Magen bei ihr umgedreht hat, also nicht so war, möchte sie jetzt das Date mal umdrehen. Ein umgekehrtes Date möchte sie. Ihr kennt das nicht? Ja, das ändert sich jetzt. Also Anna möchte einen von euch, Jungs, und sie möchte, bevor sie den potenziellen Date-Kandidaten wirklich kennenlernt, erstmal das ganze Umfeld kennenlernen. Sie erklärt auch noch mal kurz, warum. Weil ich wirklich schon sehr viele Männer kennengelernt habe, die vergeben sind oder mit denen einfach so tolle Situationen nach dem ersten Date entstanden sind, wie zum Beispiel, dass ich in wirklich gruselige Wohnungen gekommen bin mit Fusseln auf dem Boden und Haaren im Waschbecken und komischer Frottee-Bettwäsche oder dass der beste Kumpel eine heiße Braut ist, die mir eigentlich die Show gestohlen hat und das passt irgendwie alles nicht. Und wenn du mir die Chance gibst, deine Wohnung, deinen besten Kumpel, deine Hobbys und auch noch vieles mehr zur Verfügung stellst, dann melde dich doch. Also das war jetzt mal eindeutig, oder? Kurz besten Kumpel checken oder beste Kumpeline. Vielleicht auch noch mal kurz durchsaugen, Bettwäsche wechseln und sowas. Und dann, Jungs, vielleicht ein umgekehrtes Date ausprobieren. Einfach mal Bewerbungsbogen ausfüllen auf 1live.de. Das ist gar nicht so schwer. Und da könnt ihr auch noch mal gucken, wie die Anna aussieht. Also ich empfehle die einfach mal so auf meine Verantwortung hin. Und dass ich jetzt Usher spiele mit DJ Gut Us Falling in Love, dafür kann ich echt nichts. Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up. Yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember. Yeah. Live. I hope this old train breaks down, then I could take a walk around, see what there is to see. Time is just a melody with all the people in the street walking fast as the feet can take them. I just roll through town, and though my window's got a view, well, the frame I look through seems to have no concern for now. So for now, engine screams out loud, centipede gonna crawl westbound, so I don't even make a sound, cause it's gonna sting me when I leave this town. And all the people in the street that I'll never get to meet, these tracks don't bend somehow, and I got no time that I got to get to where I don't need to be. So nothing if you got no control of the thoughts in your mind that you kept in your know. You don't know nothing, but you don't need to know. The wisdom's in the trees, not the glass windows. You can't stop wishing if you don't let go. The things that you find and you lose and you know. You keep on rolling, put the moment on hold. The frame's too bright, so put the blinds down low. Johnson als Live Breakdown. Es ist halt einfach eine beschissene Situation, Sektor. Jungs, stellt euch mal vor, eure Freundin sagt, Mensch, Schatz, donnerstags, da triffst du dich doch mal mit deinen Jungs zum Zocken. Du, ich komm da einfach mal mit. Was sagt man denn da? Vielleicht hier eine kleine Inspiration von Justin Timberlake mit einem zumindest ähnlichen Fall. Er ist ja mit der bezaubernden Jessica Biel verheiratet. Das ist soweit ja erstmal nicht das Problem. Die Sache ist nur die, also er singt ja und schauspielert ab und zu. Und sie schauspielert, jetzt in letzter Zeit aber nicht mehr so viel, und möchte deshalb jetzt auch singen. Und dann hat sie wohl Justin abends mal ein bisschen gefragt, du Schatz, könnten wir doch mal zusammen ein Duett singen, oder? Und was sagt der Justin? Nee, ich singe allein. That's live. Here's a Take Back the Night. Yeah. This was your city. You did it all and more. Broke every law except for one, babe. Attraction. Are you ready? I know you feel it. Pull you nearer till you feel it again. Could do something better. Ain't no time like tonight, and we ain't trying to save it for later. Stay out here living the life. Yeah, nobody cares who we are tomorrow, Mona. Got that little something I like, the little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray. Astray. Shut us down, but I'll be damned if we gon' let them take back the night. Take back the night. Ooh, you know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night. Yeah. Real, there's not too many. No one but you in crowded rooms. We can do you crazy, and the way you're moving, you go crazy. That's incentive for me. We wanna do something right, yeah. But we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't trying to save it for later. Stay out here living the life. Nobody cares who we are tomorrow. And you got that little something I like, that little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. Well, I'm so above you. versprochen. You certainly can expect a unforgettable night. We guarantee it. Zurück im Sektor. Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. 30 Seconds to Mars. Love, Lust, Faith and Dreams World Tour 2013. 3. November. Arena Köln. It's such a great pleasure to be here again. Tickets. Überall, wo es Tickets gibt, auf wdrshop.de und an der Ticket-Hotline 0221 56789 011. Yeah, 30 Seconds to Mars. Präsentiert von 1 Live. 1 Live. Stauschau. Um 19:30 A1 Dortmund Richtung Münster. Zwischen Kreuz Dortmund-Unna und Kamen-Zentrum hat es einen Unfall gegeben. 1 Kilometer Stau und die linke Spur ist da blockiert. A43 Münster Richtung Recklinghausen zwischen Dülmen und Labesum. Nach einem Unfall 3 Kilometer Stau, da ist die rechte Spur gesperrt. A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Geseke und Erwitte Anröchte. 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Und die A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf ist zwischen Neuss-Holzheim und Kreuz Neuss-West wegen Bergungsarbeiten noch etwa bis 21 Uhr gesperrt. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. 1 Live. Zu mir Crow das Chemie, denn er float wieder wie dieser Hover und außerdem baut er die Beats, es ist easy. Und dieser Typ hier vergleicht sich mit Chasey und scheiß auf die Blazy, denn ich häng ab mit Rockstars genauso wie AC. Chill im Bett mit ner Chick, die sieht aus wie die Sis von Dior, seh doch eigentlich, ey, geb ich'n Fick auf Frauen wie easy. Okay, das mit den Chicks tut mir leid, es war nicht so gemein. Kannst du mir nochmal verzeihen, Ina? Und sie schreit, ich heiße Easy. Doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zeigt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, es ist aus und vorbei, bleib Easy. Und wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillt schon dein ganzes Haus und deine Leihwagen will, erschießen. Ja, doch das würde ich mich nicht trauen, Mann, das weiß ich genau, denn davor hau ich ab und sing Runaway wie Kandis. Und dann lauf ich und lauf ich, wohin ist noch offen, am besten nur weit, weit weg, vielleicht Washington D.C. Ja, und diese Frau war verrückt, denn sie hat mich erdrückt, schreit Bro, komm zurück, doch ich schlüpf gerade in die Air, easy, und verlies, und mach den iPod an, und alles, was ich höre, ist Sunny, ah, ich weiß schon, du heißt easy, aber ist mir egal, ich nenn dich lieber Sunny, ah, ab jetzt wird alles easy, denn du bist nicht mehr da. Wird alles easy, denn du bist nicht mehr da. Tippt jetzt zum Start der Bundesliga bei der 1Live-Vereinsmeisterschaft mit seinen Jungs oder Mädels vom Verein, der kann den Ball des Sports gewinnen. Infos dazu gibt es auf 1Live.de. Und wer den gewonnen hat, der darf die Freunde. Comedian Matze Knob kommt da zusammen mit Markus Krebs, Toni Mono und auch Generation Gag-Mitglied Maxi Stettenbauer zu euch nach Hause. Genug Bier sollte da sein, haben wir heute schon mal gehört. Was Generation Gag angeht, da hätten wir noch so ein Kaliber. Jetzt schon mal. 1 Live. Generation Gag mit Luke Mockridge. Ich will noch ganz gerne Urlaub in Kanada. Ich bin gebürtiger Kanadier und da fliegt man natürlich auch sehr, sehr oft. Was mich auch immer nervt, ist, wenn man mit Kleinkindern fliegt. Weil das ist immer nervig, oder? So Kleinkinder, die brüllen dann auf so einem Langstreckenflug ewig. Ich habe einen kleinen Trick entwickelt, dass ihr nie wieder mit Babys fliegen müsst. Und zwar, wenn ihr zu eurem Flieger kommt und ihr wartet so am Gate mit der ganzen Truppe, mit der ihr dann fliegt, und dann seht ihr schon so eine Familie mit Kleinkindern da sitzen, braucht ihr ein Alternativkostüm. Weißes Hemd, weiße Hosen. Zieht euch komplett in weiß um, stellt euch dann vor die Familie und sagt dann, mein Name ist Gabriel. Wenn Sie Ihre Familie wirklich lieben, steigen Sie nicht in diesen Flieger. Und dann müsst ihr einfach verschwinden. Zieht euch dann wieder in die normalen Klamotten um, setzt euch irgendwo in die Nähe der Familie. Die kommen dann nach 5 bis 10 Minuten auf einen zu, völlig verstört, sagen, Entschuldigung, sind Sie Gabriel? Jetzt müsst ihr ein bisschen schauspielern können. Zitternde Lippe, vielleicht eine Träne, und dann müsst ihr sagen, ich hatte mal einen Bruder, der Gabriel hieß. Der ist aber leider als Kleinkind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Generation Gag mit Luke Mockridge. Auch als Video im Netz. 1live.de. Just shoot for the stars. If it feels right, get in the car. Family of the Year, 1 Live. Wiesbeck. state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45. Just another way to survive. Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show ya. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Chili Peppers und als Live Danny California. Da muss ich natürlich sofort wieder an tolles Wetter denken bei Danny California. Das ist leider, naja, nicht ganz so toll mehr bei uns. Es hat ein bisschen abgekühlt und wir müssen heute schon damit rechnen, dass es immer mal wieder regnet. Und auch so ein kleines Gewitter kann drin sein. Die große Hitze ist weg. Ist ja auch ein bisschen eine Erleichterung für uns, oder? Ich meine, sollten wir positiv sehen. Die Hitze ist nämlich abgezogen Richtung Balkan. Ja, und von dort haben wir heute einfach gleich auch mal ein paar Dankesgrüße bekommen. Hier ist Katharina aus Kroatien. Ich esse heute ganz viel Eis und sitze am Pool. Euch viel Spaß in die lange Hose. Ihr Trockene. Gänsehaut. Rudy Mantle und John Newman hier in 1 Live. Mal ebenso schnell bei YouTube sich ein Video reinziehen, ist ja eigentlich ganz normal, oder? Ich werde immer so zum Hulk, wenn es mal nicht so schnell geht. Weil eigentlich, was soll das? Hier Pause und plötzlich lädt er noch und so. Also eigentlich sind wir das gewohnt, dass das ganz schnell geht im Netz. Aber das ist eben überhaupt nicht selbstverständlich für viele, die im Sektor wohnen. Es gibt da tatsächlich auch Orte, bei denen ist das gerade echt nervig. Zum Beispiel Engelskirchen. Die Leute da haben echt ein großes Problem. Mega langsames Internet. 1 Live-Reporterin Raffaela Biermann aus der Region. Was ist denn da genau das Problem? Ja, in manchen Stadtteilen in Engelskirchen, da kann man nur ganz langsam surfen mit 2 Mbits. Damit kann man gerade anständig Mails abrufen und verschicken. Aber zum Beispiel, wenn du ein Online-Game spielen möchtest, so World of Warcraft oder so, dann kannst du das total knicken. Selbst ein Video, YouTube-Video kriegt man nur mit langen Wartezeiten hin. Spaß macht das natürlich überhaupt nicht. Deswegen haben jetzt die Engelskirchener die Schnauze gestrichen voll und wollten sich jetzt selber schnelles Internet besorgen. Ja gut, das klingt nicht schlecht, aber wie soll das denn funktionieren? Ja, die wollen jetzt Geld sammeln für den Ausbau. Eigentlich müsste das die Gemeinde Engelskirchen übernehmen, aber die sind im Nothaushalt, also pleite. Deswegen können die das nicht bezahlen und dann müssen die Bürger eben ran. 60.000 Euro müssen die Leute in Engelskirchen bis Mitte August zusammenkriegen, damit dort ein Kabel verlegt wird. Das sind 10% des Ausbaus, den Rest gibt dann das Land dazu. Noch ist aber nicht einmal die Hälfte der Spenden zusammengekommen. Dabei würde es eigentlich reichen, wenn jeder davon 50 bis 100 Euro geben würde. Ja, und für viele ist das Netz eben total wichtig, ne? Kleinunternehmer oder Leute, die Homeoffice machen eben, ne? Ja, klar. Das klingt ja aber auch so, als wäre es realistisch. Also wenn die die Kohle zusammenkriegen, wie schnell käme dann das schnellere Internet? Die Telekom, die das ausbauen würde, die hat gesagt, das würde dann 12 Monate dauern, bis das Netz fertig ist. Und dann kann anständig gesurft werden. Und jetzt hoffen jetzt natürlich alle Bürger der Stadt, dass das Geld überhaupt zusammenkommt, ne? Also scheinbar sind ja auch die Engelskirchner mit dem Problem nicht alleine. Wie sieht es denn im gesamten Sektor so aus? Ja, es gibt 88 Kommunen im gesamten Sektor. Dort arbeitet die Telekom gerade an diesen Problemen. Zum Beispiel im Oberbergischen Kreis, im Kreis Lippe oder in Südwestfalen, im Hochsauerland. Es gibt aber auch schon Städte, da hat es schon geklappt. Zum Beispiel in einem abgelegenen Ortsteil in Gummersbach, da ist jetzt eine günstige Verbindung verfügbar. Geklappt hat es auch in Waldbröl, da haben aber dann Sponsoren das Geld zusammengebracht. Also man muss sich ein bisschen aufregen, dann klappt es vielleicht auch mal mit einem schnelleren Internet. Noch nicht überall kann man so richtig schnell surfen, aber das Ganze ist im Aufbau. 1Live-Reporterin Raffaela Biermann hat für uns geschaut, wo man wie schnell schon surfen kann. Live Infos mit Anna Driftmeier um 20 Uhr.